Okay, dann würde ich euch erstmal ganz herzlich begrüßen zu unserem Vortrag Was ist Dialektik? Adorno und Bloch im Vergleich. Ich würde jetzt erstmal ganz kurz Platypus vorstellen. Wir veranstalten das Teach-In, also den Vortrag heute. Und Platypus ist eine internationale Bildungsorganisation, welche im Jahr 2006 gegründet wurde und seitdem Lesekreise organisiert, öffentliche Podiumsdiskussionen, Vorträge wie diese hier und Journalismus. Und all das beschäftigt sich mit Problemen und Aufgaben der alten Linken, also 1920er und 30er Jahre, der neuen Linken, 60er und 70er Jahre und der postpolitischen Linken der 80er und 90er Jahre. Und wir machen das, um Möglichkeiten für eine emanzipatorische Politik in der heutigen Zeit zu erfragen. Und wie schon gesagt, in diesem Zusammenhang haben wir auch einige Veranstaltungen hier bei den kritischen Einführungswochen gehabt. Das heute und hier ist der letzte Vortrag, den wir haben. Und morgen wird es noch einen Filmabend geben in der Puffy-Bar. Für die Adresse schreibt uns am besten, kommt auf uns zu. Der Filmabend wird unter dem Titel Was war links stattfinden um 19 Uhr. Genau, und sonst haben wir noch regelmäßige Veranstaltungen mit dem Lesekreis Was ist die Linke, was ist Marxismus. Der wird immer montags stattfinden oder findet jetzt schon immer montags statt ab 19 Uhr. Ihr könnt jederzeit eintreten. Nächste Woche beginnen wir dann mit Rousseau und dann geht es weiter mit anderen radikalen bürgerlichen Denkern, mit dem Bücherregal von Marx, wenn man so will. Genau, also kommt da gerne vorbei. Das ist, wie gesagt, immer montags 19 Uhr im Liebknechthaus. Und wir haben auch sogenannte Coffee Breaks. Das sind legerere Treffen, in denen man in lockerer Runde irgendwie tagesaktuelle Sachen oder andere Themen, die eben aufgekommen sind, besprechen kann. Die finden immer donnerstags statt, ab 16 Uhr im Café Alibi, das ist das Café in der Albertina. Und ich würde jetzt diesen Werbeblock beenden und einfach mal das Wort übergeben an Lasse. Hallo, ich bin Lasse. Ich halte heute einen Vortrag über Adorno und Bloch und was Dialektik ist. Vielleicht habt ihr schon mal irgendwo gelesen, dass die Dialektik von Hegel nach dem Schema These, Antithese, Synthese funktioniere. Hegel spricht nicht in diesen Begriffen davon, auch wenn es tatsächlich sehr oft geschrieben wird, auch in Sekundärliteratur. Es geht mir jetzt allerdings nicht darum, dass Hegel diese Begriffe nicht benutzt, sondern darum, dass es auch inhaltlich falsch ist. Der Widerspruch ist nämlich bei Hegel kein äußerlicher, sondern ein immanenter. Es trifft keine These auf eine Antithese. Die These erzeugt ihren Widerspruch aus sich selbst heraus. Was das bedeutet, soll unter anderem in diesem Vortrag dargelegt werden. Im Zuge der Emanzipation des dritten Standes, als immanenter Widerspruch der Ständegesellschaft, versuchten Philosophen, die Idee der Freiheit zu durchleuchten. Sie stellten den ideellen Ausdruck der politischen Emanzipationsbestrebung dar. Der Denker, der im Marxismus gemeinhin als höchster Ausdruck dieser bürgerlichen Philosophie als solcher verhandelt wird, ist Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Zum Verständnis von Hegel müssen wir allerdings kurz zu Immanuel Kant zurück. Immanuel Kant hatte in der Kritik der reinen Vernunft in Bezug auf die Welt vier Antinomien aufgestellt. Also erste Antinomie ist, die Welt hat einen Anfang und die Welt hat keinen Anfang. Zweite Antinomie ist, jede zusammengesetzte Substanz besteht aus einfachen Teilen, beziehungsweise keine Substanz besteht aus einfachen Teilen. Die dritte ist im Grunde Freiheit versus Determinismus. Und die vierte ist die über Gott, es existiert ein schlechthin notwendiges Wesen oder es gibt ein solches nicht. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Antinomien hinaus, sondern worum es geht, ist, dass Kant gezeigt hat, dass zwei widersprüchliche Aussagen über die Welt logisch gültig sein können. Und damit wollte er zeigen, dass die Vernunft in Bezug auf Aussagen über solche unbedingten Sachen wie Freiheit oder Gott in Widersprüche verfalle. Hegel kritisiert nun, dass Kant den Widerspruch in den Bereich der Vernunft anstatt in den Bereich der weltlichen Dinge lege. Hegel sagt nämlich, dass dieser Widerspruch in allem liege, dass dies das grundlegende Prinzip sei. Die Vernunft als Negative zeigt die Endlichkeit der abstrakten Bestimmung an. Dagegen, Zitat, das Spekulative oder Positiv-Vernünftige fasst die Einheit der Bestimmung in ihrer Entgegensetzung auf. Das Affirmative, das in ihrer Auflösung und ihrem Übergehen enthalten ist. Zitat Ende. Es bleibt also nicht beim Widerspruch, sondern dieser weist über sich hinaus. Die Vernunft negiert die verkürzten Bestimmungen des Verstandes als unzureichend. Sie setzt aber auch als Positives die Aufhebung, in der die widersprüchlichen Bestimmungen aufgehoben sind. Die spekulative Methode, wie sie bei Hegel heißt, besteht aus drei Seiten. Oft wird von Hegelscher Dialektik gesprochen und es wird die gesamte spekulative Methode gemeint. Allerdings ist streng genommen nur die zweite Seite, nämlich die der negativen Vernunft, die den Widerspruch anzeigt, die Dialektik. Hegels Methode ist keine Methode, die versucht, Informationen unter einem Schema zu ordnen. Hegel behauptet, dass alles nach diesen Prinzipien funktioniert. Die spekulative Methode sei deshalb die richtige, in Anführungszeichen, Methode, weil sie tatsächlich der Realität entspricht, weil alles nach Hegel, was irgendwie in Gedanken oder auch in Materie existiert, in diesen Widersprüchen verläuft. So. Marx war nicht der Begründer, sondern der geistvolle und kritische Mitgestalter der Linken im 19. Jahrhundert. Der Sozialismus und Kommunismus wurden nicht von Marx und Engels und ihren MitstreiterInnen und Gegnern innerhalb der Linken erfunden, sondern sind vielmehr das Resultat der inneren Widersprüche moderner Gesellschaft. Vor allem sichtbar an der Französischen Revolution im Jahre 1789 und der ArbeiterInnenbewegung, die sich während der industriellen Revolution im frühen 19. Jahrhundert herausbildete. Marxens große Einsicht bestand darin, die Linke selbst als Symptom des Kapitalismus zu begreifen, was so viel bedeutet, dass die Linke dem Kapitalismus nicht von außen entgegentritt, sondern vielmehr immanent von innen heraus. Dennoch unterstützte Marx die sozialistische ArbeiterInnenbewegung mit dem Ziel, ihre Entwicklung voranzutreiben und ihr Bewusstsein darüber zu schärfen, wie sie über sich selbst hinauswies. Oft wird dem Hegelschen Idealismus der Marxische Materialismus entgegengesetzt. Das ist so allgemein auch erstmal richtig. Allerdings besteht die Frage, was sich bei Marx gegenüber Hegel ändert. Und das ist durchaus eine kompliziertere. Nach der Krise, die auf 1848 folgte, begann Marx, einen kritischen und dialektischen Begriff des Kapitalismus zu entwickeln. Das Kapital erkannte Marx als eine Form sozialer Befreiung, welche dazu tendiert, alle sozialen Beziehungen zu beherrschen und gleichzeitig die Bedingungen einer allgemeinen Gesellschaftlichkeit schafft, der ökonomische Zwang zur Produktion von Mehrwert, der darauf basiert, Arbeit zeitlich messbar zu machen und in eine Ware zu verwandeln, als wahre Arbeitskraft. Das Kapital begriff Marx also als eine Form des Reichtums, dessen Quelle die lebendige Arbeit ist, die von nun an dem Kommando der Wertproduktion untersteht. Für Marx ist die kapitalistische Gesellschaftsform die Grundlage und Bedingung für die Möglichkeit emanzipatorischer Praxis, die jedoch gleichzeitig in ihrer Verwirklichung gehemmt wird. Als gesellschaftliches Prinzip weist das Kapital jedoch zwangsläufig über sich selbst hinaus. Jetzt im Verhältnis zu Hegel. Bei Hegel wird die Freiheit zwar durch die Menschen verwirklicht, diese können allerdings erst im Nachhinein begreifen, was passiert ist. Das ist das, was metaphorisch mit dieser Eule der Minerva von Hegel selbst dargestellt wird. Es ist gerade die sogenannte List der Vernunft, die es möglich macht, dass ein Mensch wie Napoleon, der nicht die Freiheit im Sinn hat, sondern ganz andere Interessen, tatsächlich das bürgerliche Recht in Europa durchsetzt. Hegel hat in der Rechtsphilosophie durchaus schon gewisse Problematiken angeteasert. Er sieht das Problem dessen, was er als Pöbelbildung bezeichnet. Hegel ist es natürlich nicht blöd und denkt nicht, dass der Pöbel nicht genug arbeiten geht oder solche Sachen, sondern er geht schon davon aus, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Allerdings geht er davon aus, dass sich das Problem lösen wird, auch wenn die kommende Generation das dann erst im Nachhinein begreifen wird. Zusammengefasst, Hegel geht davon aus, dass sich in der Weltgeschichte der Begriff von Freiheit realisiert. Die Realisierung findet durch den Menschen statt, allerdings unbewusst. Es wäre falsch zu behaupten, Hegel ging es nur um irgendeine Freiheit im Denken oder dergleichen. Die Freiheit soll schon wirklich realisiert werden. Allerdings passiert dies hinter dem Rücken der Menschen und trotzdem durch die Menschen hindurch. Die Philosophie kann lediglich im Nachhinein begreifen, wie sich die Freiheit verwirklicht hat. Fairerweise muss man sagen, es geht hier nicht um ein elitäres Projekt. Philosophie ist kein speziell akademisches Nischenphänomen, sondern die Reflexion auf die Entwicklung des Geistes, an der grundsätzlich erstmal jeder und jede partizipieren kann. Marx dagegen sieht, dass der Kapitalismus als immanenter Widerspruch bürgerlicher Gesellschaft ein bewusstes politisches Subjekt notwendig macht. Also etwas heruntergebrochen, Hegel glaubt, dass sich Freiheit hinter dem Rücken der Menschen, die diese produzieren, verwirklicht. Marx glaubt, dass dieses Prinzip im Kapitalismus in die Krise gekommen ist und somit bewusstes politisches Handeln notwendig wird. Marx kritisiert die Vorstellung, dass sich hinter dem Rücken der Menschen die Freiheit realisiert und wir diese nur begreifen müssen. Der Begriff, der sich realisiert, soll durch ein bewusstes politisches Subjekt, bei Marx dem Proletariat, ersetzt werden. Bürgerliche Gesellschaft als eine durch Arbeit sich vermittelnde, dem Wohlstand aller dienende, ist in einen Widerspruch geraten. Arbeit fördert eben nicht nur die Freiheit, den Wohlstand etc., sondern die Vermehrung des Kapitals, das die ganze bürgerliche Begriffsproduktion widersprüchlich macht. Bürgerliche Gesellschaft kann seine eigene Vorstellung von Arbeit und Recht nicht realisieren. Diese Nicht-Identität hebt sich nach Marx nicht von selbst auf, sondern es benötigt ein bewusstes politisches Subjekt, das in der Lage ist, diesen Widerspruch aufzuhegen. Hegel ging davon aus, dass der dialektische Widerspruch aufgehoben wird in Identität. Marx zeigt die Nicht-Identität der bürgerlichen Begriffe mit der Realität auf. Das ist der Grund, warum er sich an bürgerlicher Philosophie und Ökonomie abarbeitet. Was hier besonders wichtig ist und ich deshalb nochmal besonders hervorheben möchte, ist, dass der Widerspruch immanent ist. Deswegen auch die Kritik an Vorstellungen von These, Antithese. Er kommt nicht von außen. Ich nehme das Verhältnis von Bourgeoisie und Proletariat als Beispiel. Diese beiden stehen sich nicht äußerlich gegenüber. Das Proletariat ist der immanente Widerspruch der Bourgeoisie. Die Aufhebung des Widerspruchs in der Identität von Begriff und Realität ist etwas politisch Herzustellendes. Die Revolution ist die praktische Aufhebung. Deshalb betreiben wir in der Kritik der Verhältnisse Dialektik. Wir verweisen auf die Nicht-Identität zwischen den Begriffen der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Realität und auf die Widersprüchlichkeit in den Begriffen selbst, die sich materialisieren. Nach Marxens Tod konnte die Zweite Internationale richtig Fahrt aufnehmen und dabei versuchen, in der Kritik der bürgerlichen Gesellschaft praktisch zu werden. Wir kennen die traurige Geschichte inzwischen alle. Die Weltrevolution ist gescheitert. Die Linke hat die... Okay, nochmal. Nach Marxens Tod konnte die Zweite Internationale richtig Fahrt aufnehmen und dabei versuchen, in der Kritik der bürgerlichen Gesellschaft praktisch zu werden. Wir kennen die traurige Geschichte, die Weltrevolution ist gescheitert, die Linke hat die Kraft verloren, in die Geschichte einzugreifen. In den Jahren nach der Russischen Revolution versuchte Georg Lukács angesichts der veränderten historischen Situation diese Erkenntnis des widersprüchlichen Charakters kapitalistischer Vergesellschaftung neu anzueignen. Es handelt sich bei diesem Widerspruch um einen, der alle Menschen in ihrem sozialen Dasein und ihrem Bewusstsein bestimmt, die innerhalb warmförmiger Beziehungen leben und arbeiten. Durch diese sogenannte Verdinglichung, wie Lukács diesen Sachverhalt bezeichnet, vollzieht sich die Erkenntnis der Menschen in ideologischen Formen, der Linken mit eingeschlossen, die sowohl die gesellschaftlichen Verhältnisse reproduzieren, sowie die Möglichkeit ihrer Aufhebung mit erzeugen. Im Westen greift dann ab den 30ern und schon 20ern, nicht sagen. Im Westen greift der Faschismus um sich, im Osten degeneriert der Marxismus zum Stalinismus. Und auch nachdem der Faschismus besiegt war, konnte die Linke ihre Stellung nicht mehr zurückgewinnen. Nun kommen wir zu den Denkern, auf die sich das Teaching bezieht, nämlich Bloch und Adorno. Ich fange mit Bloch an. Bloch hat in seinem Spätwerk Experimentum Mundi eine Zusammenfassung seines Systems geliefert. Dass Bloch überhaupt ein philosophisches System aufstellt, wirkt im 20. Jahrhundert eher anachronistisch. Bloch ist meines Erachtens die konsequenteste materialistische Umdeutung Hegels. Bloch übernimmt den Materialismus von Marx, betreibt aber eine Identitätsphilosophie. Was heißt das konkret? Bloch spricht von einer Ontologie des Noch-Nicht-Seins. Das klingt paradox, so bezeichnet Ontologie klassischerweise ja gerade das Überzeitliche, das Grundlegende, eben das, was dem Sein, Seienden zugrunde liegt. Bloch benutzt den Terminus gegen die übliche Bedeutung. Das Sein steht am Ende. Doch wo startet Blochs Philosophie? Im Jetzt. Aber dieses Jetzt ist dunkel. Die Philosophie beginnt mit dem Nicht, das aus sich heraustreibt, das heißt als Nicht-Haben. Dieses Nicht ist die erste Erkenntnis und somit die erste Vermittlung. So, Zitat, läuft doch die ganze Welt aus ihrem treibenden, in jedem Jetzt immer wieder aufdrängenden Das ihrer selbst, das eben deshalb treibt, weil es sich noch nicht adäquat kennt und hat. Zitat Ende. Das, also das, damals mit ScharfS, heute mit Doppel-S, bezeichnet die Existenz im Gegensatz zum Wesen. Die Welt existiert weiter, weil jedes Jetzt durch das Nicht über sich hinaustreibt. Dementsprechend muss Philosophie, also die Reflexion dessen, auch immer wieder im Jetzt beginnen. Die Abbildung kann nicht als reine Methode losgelöst sein vom Abgebildeten, wie bei Hegel auch schon. Zitat, das Bewusstsein spiegelt und erhält, aber das Sein bedingt letzthin und trägt. Zitat Ende. Das wahre Sein, also das Wesen der Dinge, wird durch das Erscheinende vermittelt und durch das Denken als Seiendes erkannt. Im Erscheinenden zeigt sich Wesentliches, aber eben nur in seiner erscheinenden Form. Das Seiende prozessiert im Geschichtlichen und beinhaltet immer ein zukünftiges Noch-Nicht-Seiendes und das Noch-Nicht-Sein, das am Ende der Geschichte steht und offen ist. Das Sein steht nicht von Anfang an fest und wird auch nicht erst im Prozess der Geschichte wiedererkannt, sondern das Sein steht noch aus. Im Seienden liegt die Möglichkeit zum Sein. Dies macht das Seiende, die Existenz des Materiellen notwendig, um überhaupt zum Sein gelangen zu können. Die Differenz von Sein und Seiendem ist nicht eine Entzweiung, die wieder aufgehoben werden kann, sondern das Seiende ist überhaupt erst Bedingung der Möglichkeit des Seins, sowohl in einem ontologischen, bei Bloch also materiellen Sinn, als auch in einem epistemologischen Sinne, dass der Mensch es erkennen kann. Subjekt und Objekt werden hier nicht identisch, indem das Subjekt das eigentlich schon immer Wahre im Laufe der Geschichte wiedererkennt, wie das bei Hegel im Grunde wäre, sondern das materiell Seiende treibt über sich in einem Prozess hinaus und diese Veränderung kann vom Subjekt erkannt und beeinflusst werden. In Bezug auf die geschichtliche Möglichkeit gibt es drei sogenannte Transmissionskategorien. Diese heißen Front, Novum und Materie. Das schon besprochene Nicht bildet in jedem Augenblick die Front. Wie kommt es zum Novum, zum Neuen? Das Novum vermittelt als Kategorie zwischen Existenz und Wesen dahingehend, dass, Zitat, es geschieht und sich gründet in der realen Möglichkeit des noch nicht Bewussten, noch nicht Gewordenen. Zitat Ende. Das Neue entsteht, weil die reale Möglichkeit antreibt. Dabei geht es um echte Zukunft, um etwas, das es bis dahin noch nie gegeben hat. Allerdings bedeutet das nicht, dass diese Zukunft sich schon gezeigt hat. Die Dialektik bringt diese Bewegung, da der Widerspruch diese Bewegung immer weiter antreibt. Bloch führt dazu aus, Zitat, Dialektik heißt also nicht Einheit der Widersprüche, sondern Einheit der Einheit und der Widersprüche. Zitat Ende. Die Ruhe der Einheit wird durch den Widerspruch direkt wieder gestört. Die utopische Substantialität treibt die Geschichte an, weil das Wesen erst offenbart werden muss. Bloch orientiert sich bei der Kategorie der Materie an Aristoteles und an seine Unterscheidung von Katadodynaton und Dynamaion. Diese wendet er dann auf den Marxismus an. In der Tübinger Einleitung in die Philosophie definiert Bloch die Begriffe wie folgt. Katadodynaton ist das nach Möglichkeit Seiende, also das, was das jeweils geschichtlich erscheinen Könnende bedingungsmäßig historisch-materialistisch bestimmt. Dynamaion ist das in Möglichkeit Seiende, also das Korrelat des objektiv real Möglichen oder rein seinshaft, das Möglichkeitssubstrat des dialektischen Prozesses. Zitat Ende. Weiter schreibt er in Experimentum Mundi, das historisch Mögliche des Katadodynaton ist zwar von dem Dynamaion umgeben, als der ontologischen Möglichkeit jedes Möglichen überhaupt, hat jedoch, weil erst historisches unterwegs, noch keineswegs den Prozentsatz von essentiell Identifizierbarem an sich. Andererseits bleibt in Umkehrung das Dynamaion auf das Katadodynaton verwiesen, weil es ohne Katadodynaton nicht aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit übertreten könnte und allenfalls zu transzendenter Vertröstung brauchbar wäre. Das Katadodynaton ist das, was in der jetzigen Zeit aufgrund der materiellen Bedingungen real möglich ist. Im Marxismus steht das Katadodynaton im Zusammenhang mit dem, was Bloch auch als Kältestrom bezeichnet. Hierbei geht es nicht um Utopisches, sondern um das, was unter den gegebenen Bedingungen verwirklicht werden kann. Es kann hierbei zum Beispiel um den Stand der Produktivkräfte gehen, die bestimmte Möglichkeiten für eine andere Gesellschaft bieten. Das Dynamaion ist die materielle ontologische Grundvoraussetzung. Es ist das Möglichkeitssubstrat. Es ist die Bedingung, dass es überhaupt die Möglichkeit im Jetzt geben kann. Bloch verbindet das Dynamaion mit dem Wärmestrom des Marxismus. Er spricht dabei von ihm als zielhaft enthusiasmierendem. Hierbei könnte die Frage entstehen, wie die ontologische Bestimmung des Möglichen dieser Bestimmung gerecht wird. Es ist hierbei daran zu erinnern, dass Bloch eine Ontologie des Noch-Nicht-Seins vertritt. Wenn das Dynamaion der ontologische Boden ist, also das, was die Möglichkeit im Jetzt erst überhaupt möglich macht, dann verweist dieser auf das Sein der Dinge am Ende und wird so dieser Einschätzung gerecht, dass es beschleunigt und enthusiasmierend ist. So, das war jetzt sehr philosophisch. Zum Glück kommen wir jetzt zu Adorno, der verständlicher ist. Aber was ist denn jetzt diese negative Dialektik, von der Adorno immer spricht, oder zumindest in der negativen Dialektik spricht? Zum Verständnis geht es nochmal kurz zu Hegel zurück. Wie oben bereits ausgeführt, hat die spekulative Methode Hegels drei Seiten. Die dialektische ist die negative. Dialektik ist also auch bei Hegel immer negativ. Allerdings möchte Hegel die Widersprüche aufheben, also über die negative Vernunft durch die erneute Identifizierung von Subjekt und Objekt auf einer höheren Stufe der Erkenntnis wieder hinaus. Adorno möchte die Wahrheit nicht in irgendeiner Sphäre der Unmittelbarkeit suchen, wie es die Ontologie Heideggers möchte. Er möchte sie weiter im Denken suchen und zum Denken gehört die begriffliche Identifizierung. Diese lehnt er nicht ab. Was er kritisiert, ist eine spezifische Verkürzung des Denkens. Adorno plädiert dafür, dass die Erfahrung, dass die Sache mehr ist, als ihr Begriff impliziert, bedacht wird. Adorno möchte also gerade in der Nicht-Identität von Subjekt und Objekt dem Objekt nachgehen, denn der Widerspruch ist Index der Unwahrheit von Identität, des Aufgehens des Begriffenen im Begriff. Zitat Ende. In der Versöhnung wurde der Zwang der Identifizierung abgelegt und das Nicht-Identische dürfte Teil eines Pluralismus sein, welchem sich das Subjekt in Form des Eingedenkens annimmt. Adorno plädiert für eine Akzeptanz dessen, dass Begriff und Sache niemals identisch sein können. Und anstatt des Versuches, eine Subjekt-Objekt-Einheit durch Zwang herzustellen, soll das Denken dem Widerspruch nachgehen, anstatt zu versuchen, ihn zu überwinden. Hegel hatte den Widerspruch gesehen, aber auch er betreibt den Identifizierungszwang, in dem über das negativ vernünftige, dialektische Moment durch die positive, also die identifizierende Vernunft hinaus möchte. Der Unterschied von Zwang und Versöhnung liegt für Adorno gerade darin, dass er statt dieser Identifizierung die, Zitat, Vielheit der Vielen eben diese sein lassen kann. Dieser Zwang zur Identifizierung ist für Adorno nicht nur ein Problem eines falschen Denkens, sondern durchaus auch Ausdruck bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaft. Die Warenform bringt ja gerade Ungleiches auf die Form der Gleichheit. Zitat von Adorno: Im Zeitalter universaler gesellschaftlicher Unterdrückung lebt nur in den Zügen des geschundenen oder zermalmten Individuums das Bild von Freiheit gegen die Gesellschaft. Zitat Ende. Es gibt für Adorno, zumindest in dieser Gesellschaft, keinen positiven Begriff von Freiheit. Freiheit zeigt sich nur im Widerspruch zu Unfreiheit, weil Unfreiheit und Freiheit so sehr miteinander verwoben sind. Adorno glaubt, dass ich hinter der Oberfläche der Erscheinung das immer Gleiche reproduziere. Geschichte, die diesen Begriff wirklich verdient habe, müsse erst noch beginnen. Adorno kritisiert die Vorstellung über den Weltgeist Hegels. Zitat, der Weltgeist ist, aber ist keiner, ist nicht Geist, sondern eben das Negative, welches Hegel von ihm abwälzte auf diejenigen, die ihm parieren müssen und deren Niederlage das Verdikt, ihre Differenz von der Objektivität sei das Unwahre und Schlechte, verdoppelt. Zitat Ende. Adorno greift die Vorstellung Hegels an, in der Geschichte verwirkliche sich positiv eine Vernunft hinter dem Rücken der Menschen, die von der Philosophie lediglich begriffen werden müsse. Hierbei wurde gerade das Negative als zwar notwendig für den Fortschritt, aber wieder aufzuhebendes verstanden. Adorno glaubt auch, dass sich hinter dem Rücken der Menschen etwas verwirklicht, aber etwas, das nicht die Entwicklung des Begriffes der Freiheit ist, sondern ein irrationaler Gesamtzusammenhang, der undurchsichtig erscheint und über den Menschen steht. Im Begriff des Weltgeistes, Zitat, war das Prinzip der göttlichen Allmacht zum Einheitssetzenden säkularisiert, der Weltplan zur Unerbittlichkeit des Geschehenden. Der Weltgeist wird wie die Gottheit verehrt. Ihrer Personalität und all ihrer Attribute von Vorsehung und Gnade wird sie entgleitet. Zitat Ende. Die Vorstellung, dass hinter der Geschichte ein Gott steht, der die Welt lenkt, wird im Zuge der Aufklärung bei Hegel säkularisiert. Was diesen verweltlichten Gott von dem Gott des Christentums unterscheidet, ist, dass er keine Person ist, die Gnade walten lässt gegenüber den Menschen und in Vorsehung den Menschen Gutes tun will. Es ist ein Gott der kalten Vernunft, der genau deshalb wieder zum Mythos regrediert. Da, wo die Freiheit des Menschen stehen könnte, steht ein Gesamtzusammenhang, der in seiner Art der Rationalität ein irrationaler ist. Das Denken muss vom Objekt her entwickelt werden, das nicht identisch ist mit dem Denken über dieses. Das, was darin nicht dem Begriff dieser Gesellschaft entspricht, ist das, was auf Freiheit verweist. Wenn die Weltgeschichte die Entwicklung des Begriffes von Herrschaft ist, dann liegt im Nicht-Identischen zumindest die Möglichkeit von etwas anderem. Von Freiheit, von einer Welt, die Unterschiedliches unterschiedlich lässt. Oder wie Adorno so schön sagt, ein Zustand, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Was machen wir jetzt damit? Es wäre falsch, den Gegensatz von Bloch und Adorno auf der philosophischen Ebene zu suchen. Ich möchte nicht den Wahrheitsanspruch von Philosophie leugnen, aber wir können von unserem historischen Standpunkt aus das Absolute nicht begreifen. Somit können wir nicht sagen, dass eine Philosophie im Hinblick auf das Ende der Geschichte besser oder schlechter ist. Um dies auch nochmals zu betonen, wenn Adorno in der negativen Dialektik Hegel und Kant kritisiert, dann ist das keine philosophische Kritik. Er sagt nicht, die haben da philosophisch Unrecht. Was Adorno macht, ist, er betrachtet die bestehende Gesellschaft und versucht zu erkennen, wie sich diese in der bürgerlichen Philosophie bereits abzeichnet. Erstmal wäre festzustellen, dass Bloch und Adorno keine akuten Revolutionäre sind. Adorno sieht eine Gesellschaft, die immer mehr auf Identität drängt, auf die Ausmerzung alles Individuellen, auf einen totalen Staat, der alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt, und er sieht diese Problematik bereits in der Aufklärung angelegt. Die Identität ist für Bloch etwas Utopisches. Es ist ihm nicht vorzuwerfen, dass er das, was Adorno kritisiert, will. Die Frage bleibt, wie Identitätsdenken zu Freiheit führen kann. Zugespitzt könnte man sagen, es gibt diese Identität bereits. Kapitalismus bringt die Realität auf ihren Begriff. Adorno hält in besonderem Maße an der Kritik der Verhältnisse fest. Theorie ist immer noch bessere Praxis als schlechte Praxis. Bloch ist nicht vorzuwerfen, dass er Philosophie betreibt, anstatt Praxis zu machen. Das würde Adorno ihm auch nicht vorwerfen. Eher, dass er der Geschichte der Linken zu unkritisch gegenübersteht. Marx hatte keine positive Theorie aufgestellt, weder in der Ökonomie noch in der Philosophie. Was er betreibt, ist immanente Kritik. Er zeigt auf, dass das Denken der bürgerlichen Gesellschaft ihre ganze Begriffswelt in einem Widerspruch zu ihrer Praxis steht. Bloch dagegen möchte aufzeigen, dass in der Geschichte bereits die befreite Gesellschaft vorscheint, in der Kunst, in politischen Utopien etc. Und er stellt eine Philosophie auf, die in der Lage ist, Fortschritt unter materialistischen Vorzeichen begrifflich zu bestimmen. Die Frage ist, inwiefern dies adäquate Kritik an den Verhältnissen sein kann. Das Problem der Hegelschen Philosophie war ja nicht, dass ihre philosophischen Kategorien falsch waren. Das Problem ist, dass das, was sich hinter dem Rücken der Menschen durchsetzt, nicht Freiheit ist. Aber er hat völlig recht damit, dass sich der Begriff durch die Menschen hinter ihrem Rücken oder anders gesagt unbewusst verwirklicht. Es ist aber der Begriff von Herrschaft. Dem ist aber nicht eine andere Philosophie entgegenzusetzen, sondern eine Kritik der Verhältnisse und ihrer geistigen Produktion. Theorie und Praxis gehören zusammen. Es hilft keine Pseudopraxis, die unkritisch die Begriffe dieser Gesellschaft reproduziert. Allerdings ist das Problem dieser Gesellschaft auch nicht eines von falschem Denken. Es muss keine bessere Philosophie gemacht werden, die Hegel auf den Stand des Materialismus bringt. Adorno geht es um die Kritik der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Gesellschaft produziert Herrschaft und totale Verwaltung. Das, was nicht im Begriff aufgeht, erfährt Gewalt. Das ist Kritik der Philosophie. Die Linke selbst ist Produkt dieser Gesellschaft. Eine linke Praxis müsste zur Voraussetzung eine Kritik ihrer eigenen Geschichte haben. Sie müsste verstehen, wo sie selbst die Kategorien reproduziert hat, die ihr Handeln zur Unfreiheit umschlagen lässt. Adorno hatte zu Recht festgehalten, dass es bei Hegel das Moment der Negativität gibt. Dialektik ist immer negativ. Er kritisiert aber, dass die Identität auf höherer Stufe immer wieder hergestellt werden soll. Das Ausmerzen des Nicht-Identischen wird im Stalinismus sehr deutlich. Es geht nicht darum, den Widerspruch, das Nicht-Identische aufzuheben, sondern um tatsächliche Versöhnung. Also nicht im Stalinismus, sondern in der befreiten Gesellschaft. Die reale Linke in ihren verschiedenen Formen reproduziert in ihrer unkritischen Wiederholung der Vergangenheit immer wieder die gleichen Fehler. Sie neigt immer dazu, die Tendenz zum autoritären Staat selbst zu reproduzieren, weil sie nicht in der Negativität, in der Nicht-Identität zu dieser Gesellschaft nach Wahrheit sucht, nämlich in der Kritik. Anstatt den Staat als Ausdruck des Kampfes von Rackets zu verstehen und ihn damit zu kritisieren, aufzuzeigen, dass er dem bürgerlichen Begriff des Staates als Ausdruck des Allgemeinwohles widerspricht, werden Linke selbst zum Racket und verstärken die Herrschaft. Theorie allein wird niemals zur Freiheit führen, aber unkritische Praxis in den Kategorien dieser falschen Gesellschaft wird die Tendenzen dieser Gesellschaft, dieser Geschichte nicht abwehren können. Die Bedingung dafür, dass irgendwann wieder linke Praxis möglich ist, wäre eine rücksichtslose Kritik alles Bestehenden, wie Marx so schön sagt. Die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden, also auch die tote Linke mit ihrer Geschichte als Teil dieses Bestehenden. Was ist Dialektik? Das Denken des Widerspruchs. Danke. So, jetzt dürft ihr Fragen stellen. Ja, Elli? Vielleicht mal ein bisschen eine eher verständnismäßige Frage. Du meinst, also so falsch ist es auch nicht, quasi mit diesem, also wenn ich mich recht erinnere, ich weiß auch nicht mit dieser Gegenüberstellung von Idealismus und Materialismus, wo wird sie falsch aufgefasst. Aber also warum, also so wie du die Trennung zwischen Marx und Hegel aufgefasst hast, lässt mich jetzt weder an die Idee noch an die Materie denken. Wie ist sie denn zu verstehen? Erstmal gehen beide davon aus, dass es Geist und Materie gibt und dass die irgendwie in einem Verhältnis stehen. Der Unterschied ist quasi, was ist das Subjekt, was irgendwas in der Welt realisiert? Ist es ein Begriff, der irgendwie metaphysisch im Hintergrund mitschwingt und sich durch die Menschen verwirklicht, wie das bei Hegel ist? Oder ist es ein reales politisches Subjekt, was quasi bewusst Politik macht? Das wäre der Unterschied, würde ich, wenn man es so unterbrechen würde, sagen. Und schlussendlich sind es natürlich immer die Menschen, auch bei Hegel sind es die Menschen, die tatsächlich die Geschichte machen, nur sie machen es nicht bewusst. So, der Witz ist, dass Hegel halt da steht und irgendwie dann sieht, irgendwie sind wir jetzt in diese bürgerliche Gesellschaft gekommen. Und eigentlich hat es ja niemand so richtig geplant. So, es ist halt irgendwie aus der Ständegesellschaft heraus passiert, dass sich da ein Bürgertum heraus entwickelt hat. Aber da waren nicht einzelne Leute, die irgendwie gesagt haben, wir machen jetzt das Bürgertum, wir wollen diese Gesellschaft überwinden. Die Aufklärung hat dann in ihrer Philosophie eher reflektiert, was da politisch sowieso schon passiert ist. Ja, Tim? Und diejenigen von Luxemburg wären, insofern sie erfolgreich gewesen wären, ein bewusstes Subjekt? Na, wenn sie erfolgreich gewesen wären und wir jetzt im Sozialismus wären, dann wäre die Geschichte eine Geschichte der Freiheit gewesen. Aber ist sie ja jetzt nicht. Also die Frage, das Problem ist, die Frage ist kontrafaktisch. Was wir machen können, ist uns angucken, was die gemacht haben und versuchen, das zu begreifen und auch zu verstehen, warum es gescheitert ist. Aber eine heutige Linke sollte ja nicht einfach versuchen, das zu reproduzieren. Also es ist niemals richtig zu sagen, ach, so wie Lenin oder Luxemburg oder wer auch immer oder Marx sich das gedacht hat, das müssen wir jetzt nur einfach 2025 machen und dann wird es schon. Sondern die sind immer mit einer Geschichte von Herrschaft vermittelt und die haben es offensichtlich ja nicht geschafft, über diese hinauszugehen und das wäre ja ernst zu nehmen. Was keine Kritik an deren Intention ist, aber das ist, glaube ich, auch nicht die Frage. Ja. Ja, also die Frage der Wiederholung des Immergleichen von Adorno, wie kann man sich das vorstellen? Weil ein Fortschritt an sich materiell ist ja irgendwie sichtbar. Wir haben seit Adorno einen immensen technischen Fortschritt, wir haben auch einen wissenschaftlichen Fortschritt und wir haben scheinbar auch einen gesellschaftlichen Fortschritt im Sinne von Emanzipation, LGBTQ-Rights, und so weiter. Es ist natürlich, also es gibt Fortschritt, nur dieser Fortschritt steht immer unter dem Zeichen quasi des Kapitalismus, wie der funktioniert. Also es ist trotzdem immer wieder die Reproduktion von Herrschaft auf meinetwegen einer höheren Ebene, wenn man das so nennen will. Und klar, also ich finde die Frage auch schwierig, wie man damit umgeht, dass es ja schon sozialen Fortschritt gibt. Schlussendlich sind es ja bürgerliche Errungenschaften, die eigentlich schon immer so sein müssten und jetzt fordern Leute quasi ein, dass das irgendwie ernst genommen wird. Also im Grunde sind ja diese sozialen Anliegen keine genuin linken Anliegen, sondern eigentlich wäre das bürgerliche Gesellschaft, wenn sie eine wäre, dass wir über sowas gar nicht diskutieren müssten. Nur der Staat hat halt nicht diese Funktion tatsächlich bürgerliche Gesellschaft durchzusetzen. Nur deswegen müssen wir jetzt beim Staat was einfordern, was wir eigentlich eh haben müssten. Ich habe ein bisschen auch so das Gefühl, dass bei Bloch so ein gewisser Moment mitschwingt, wenn du sagst, es gibt dieses Identische bei ihm durch die Geschichte hindurch, dass er einen Aspekt auf jeden Fall anders sieht wie Adorno in dem Zusammenhang, das ist ja, wenn man sagen würde, okay, das Bloch ist ja auch sehr bekannt für seine Münzerbiografie, die gewissermaßen ja vormodern, also Münzer als Bauernanführer, natürlich in der Vormoderne stattgefunden hat. So, vielleicht ist da nochmal hilfreich für das Verständnis über Bloch und Adorno vermittelt, so zu sagen, okay, worin liegt denn jetzt dieser Unterschied zwischen vor industrieller Revolution und nachindustrieller Revolution für den Marxismus? Für den Marxismus liegt der Unterschied wahrscheinlich darin, dass also nach der industriellen Revolution überhaupt erst die materielle Möglichkeit dafür besteht, irgendwie Sozialismus machen zu können, tatsächlich. Weil es dafür einen gewissen Grad an Wohlstand, also glauben wir als Marxistinnen irgendwie, dass es das braucht, um irgendwie bewusst Gesellschaft in die Hand nehmen zu können. Und das ist was neu ist. Und natürlich auch mit irgendwie der Emanzipation der Bourgeoisie geht ja auch ein gewisses Selbstverständnis von Menschen einher, dass sie irgendwie Welt gestalten können. Und auch das ist eine ideelle Grundlage des Marxismus. Ja? Also, ich habe dich jetzt so begriffen, dass Adorno eigentlich auf dem Standpunkt steht, die den gesellschaftlichen Verlauf von bürgerlicher Gesellschaft als eigentlich einen zu begreifen, der in der Krise ist, dass also sozusagen hinter dem, was Freiheit erzeugt, aber auch Freizeit natürlich, eigentlich Unfreiheit steckt, dass wohinter Bloch nicht so wirklich steigt, weil er nach wie vor an so positiven Potenzialen irgendwie festhält, oder? Du hast jetzt die Kunst genannt und so weiter und so fort. Also in welcher Hinsicht stellt dann Bloch eigentlich einen Regress dar, den Adorno kritisieren würde? Fällt Bloch jetzt damit sogar hinter Marx zurück? Also könnte man sagen, Bloch ist in dem Sinne jetzt kein Dialektiker im Marxischen Sinne. Also ich meine, ich glaube schon, dass er sich als einen solchen selbst begriffen hat. Also das Ding ist, und deswegen diese sehr wirrwirkenden Ausführungen vielleicht auch bei Bloch, was ich damit vielleicht ein bisschen auch zeigen wollte, so ob das jetzt verständlich war, ist gar nicht so das Wichtige, sondern das Relevante ist tatsächlich, er betreibt wirklich Philosophie. Das tut Adorno nicht. Die negative Dialektik ist kein Philosophiewerk. Es ist ein Werk, was Philosophie kritisiert in ihrem Verhältnis zur Realität der Gesellschaft. Also erstmal wäre natürlich die Frage, die man sich schon stellen müsste, warum passiert das überhaupt? Und Bloch hat natürlich irgendwie recht, das zu machen, weil er irgendwie... Also dieses Philosophieren ist natürlich Ausdruck von der realen Einsicht, dass vielleicht gerade nicht aktiv revolutionär was zu machen ist. Und trotzdem müsste man mit Adorno schon fragen, ob das die richtige Herangehensweise ist, weil ja dieses Problem tatsächlich besteht, dass man dann in Kategorien, die eigentlich in diesen Kreislauf von Herrschaft geführt haben, immer weiter dann reproduziert. Nur dass halt Bloch, anstatt sich irgendwie wie andere Linke versuchen, irgendwie Lenin zu cosplayen, halt dann irgendwie versucht, Hegel auf den Stand des Materialismus oder so zu bringen. Schafft denn, also kriegt das Bloch hin, wirklich ein neues System zu schaffen, wie es Hegel geschafft hat? Oder ist es einfach nur der Versuch irgendwie, wie es auch der eigentlich von eines Lukács war, sozusagen die dialektische Perspektive auf Gesellschaft sozusagen zu aktualisieren? Also ist es wirklich jetzt Philosophie? Ja. Na gut, aber dann ist Marxismus keine Philosophie? Nein. Also ich der Unterschied okay, zwischen... Dann habe ich Korsch aber jetzt falsch verstanden, ehrlich gesagt. Na, der Punkt ist, naja, also Lukács zum Beispiel, er macht das ja richtig. Also es bedeutet nicht, dass MarxistInnen nicht in philosophischen Kategorien denken, die ja auch Teil irgendwie des Theorie-Praxis-Verhältnisses sind. Was Bloch von Adorno und auch von Lukács unterscheidet, ist, dass er nicht quasi den Stand der Kritik irgendwie auf seine Zeit überträgt, sondern tatsächlich versucht, eine neue Philosophie zu machen, die quasi unter den Bedingungen des Materialismus funktioniert. Er versucht wirklich begreifbar machen zu können, wie die Welt grundsätzlich funktioniert. Das würde ich als Philosophie bezeichnen. Wenn bei Hegel Philosophie quasi die Reflexion ist im Nachhinein darüber, wie diese Welt grundsätzlich funktioniert und wie wir da hingekommen sind, dann versucht Bloch wirklich das auch, nur halt unter materialistischen Vorzeichen. Aber er hat ja wirklich den Versuch, dass er ein kohärentes philosophisches System hat, was auf den quasi unter der Voraussetzung des Marxismus irgendwie steht. Aber er hat damit einen ernsthaften philosophischen Anspruch und Adorno geht es darum nicht. Wie gesagt, also vor allem Bloch im Verhältnis zu Hegel zum Beispiel. Bloch aktualisiert quasi philosophische Vorstellungen von Hegel unter dem, was er halt denkt, was eigentlich richtig wäre. So, unter materialistischen. Und Adorno sagt nicht, Hegel hat Unrecht, sondern Hegel hat in a way Recht und vielleicht ist genau das das Problem. Und also dein Thema, inwiefern hat das heute, spielt das heute auf der Linken irgendwie noch eine Rolle? Also hast du irgendwie den Eindruck, dass das etwas ist, was diskutiert wird oder was irgendwie die Leute umtreibt? Auch generell so diese ganze Figur Bloch. Was hast du, also wie ist so dein Eindruck, wie wird die behandelt? Ich glaube, Bloch ist schon eher irgendwie ein... Also Bloch hat in anderen Bereichen zum Beispiel, in der Theologie ist Bloch wahrscheinlich deutlich relevanter als in der Philosophie oder im Marxismus. Aber worin Bloch natürlich relevant ist, ist als Symptom, weil es ja tatsächlich irgendwie, also der Teil der Linken, der nicht quasi in Aktionismus irgendwie verfällt, hat so eine Tendenz, irgendwie dazu Philosophie zu machen. Was ich gut verstehe, ich lese auch gern Hegel und solche Sachen, als ich sehe mich da selber Teil als Problem, des Problems, aber er wäre halt der höchste Ausdruck quasi, dieses Zurückziehen in die Philosophie, nochmal ganz von vorne darüber nachdenken, wie die Welt funktioniert. Während bei Adorno ja trotzdem bei aller Resignation, wie er sie selber nennt, die Idee von Kritik ja schon da ist, dass Kritik irgendwie eine Form, zumindest Praxis möglich macht. Dass Kritik in ein Verhältnis zur Gesellschaft, im Verhältnis zur Gesellschaft steht und schon irgendwie die Möglichkeit schaffen soll, dass mal wieder vernünftige Praxis gemacht wird, die nicht dieselben Fehler weiter wiederholt. Ja, gut. Ich habe eine Frage. Ich versuche mal, ich weiß nicht, mal gucken, wie es hin. Also ich habe mal eine Frage zum Verhältnis von der Nicht-Identität von Adorno und der Identität von Hegel, wenn man so will. Also habe ich das mal gucken, ob ich es richtig verstanden habe. Aber würde man sagen, bei Hegel gibt es ein selbstwidersprüchliches Etwas, das wird negiert und aufgenommen. Und dann entsteht ja, wenn ich das so würde, das jetzt vielleicht auch noch gemeint habe, kurz eine Identität, die aber ja eigentlich nur dazu da ist, wie gesagt, sofort in eine Nicht-Identität zu verfallen, also neuen Selbstwiderspruch hat. Und das ist eine endlose Kette, ja. Deswegen ist meine Frage, also was ist Adorno's Punkt, quasi vor dieser Aufhebung anzuhalten? Ist das sozusagen eine Warnung, weil er sagt, diese unendliche Entwicklung ist eine Entwicklung von Herrschaft? Oder ist es eine Diagnose, dass er sagt, ah, das ist ein Irrtum bei Hegel gewesen? Also, letzteres auf jeden Fall nicht. Das ist kein Irrtum bei Hegel gewesen. Die Idee bei Hegel wäre ja irgendwie, dass natürlich geht alles immer durch diesen Widerspruch hindurch und der ist auch Teil quasi dieses Fortschritts. Aber es geht ja darum, dass der Widerspruch aufgehoben wird und dass ein das näher zur Wahrheit irgendwie bringt. Diese Wahrheit, zu der es einen näher bringt, ist ja die des Begriffes, der sich da realisiert oder der Idee jetzt als Subjekt-Objekt-Verhältnis gedacht. Nur, dass Hegel halt meint, dass einen das immer näher zur Freiheit bringt. Und es stellt sich heraus, dass so was es uns immer näher bringt, diese Aneinanderreihung von Aufhebung, ist immer mehr zum Begriff der Herrschaft. Und deswegen sagt halt Adorno, wenn diese Gesellschaft uns immer näher zu diesem Begriff der Herrschaft bringt, dann wäre vielleicht gerade darin, in der zweiten Stufe bei Hegel, in der negativen Vernunft, in der die Nicht-Identität aufzeigt, vielleicht wäre gerade da zu schauen, ob da nicht vielleicht ein Moment liegt, was über diese Gesellschaft hinausweist, weil es sich quasi dieser Herrschaft entzieht. Also er versucht schon so eine Art Intervention. Ja, aber es ist keine philosophische Intervention. Er sagt nicht, dass Hegel irgendwie philosophisch Unrecht hat, so ja, wie sonst vielleicht früher Philosophen kritisiert haben, sondern er sieht das erstmal als, er sieht quasi die Welt, wie sie ist, im Verhältnis zu der Philosophie, die quasi ideeller Ausdruck ist, und zeigt, dass wenn wir beides so weiter reproduzieren, dass das ein Problem ist, weil uns das nicht, wie Hegel gedacht hat, zur Freiheit führt. kannst du doch was. Ich richtig. Achso. Ja, glaubst du was? Sagen zur, und zwar zur, also gerade Ernst Bloch ist natürlich sehr, auch in der Theologie, aber auch Adorno hat ja auch Gedanken zur inverser Theologie und generell da verschiedene Anleihen. Kannst du noch was dazu sagen, wie das vielleicht auch sich in ihrem, in ihrer Dialektik widerspiegelt? Naja, also den größten Einfluss auf die Theologie hat Bloch wahrscheinlich über Jürgen Moltmann, der sich ja in seiner Theologie der Hoffnung stark darauf bezieht. Und ja, die Gemeinsamkeit, also vor allem so eine Ontologie des Noch-Nicht-Seins, zeigt sich auch bei Moltmann in seiner Eschatologie, dass es quasi darum geht, dass am Ende erst dann die Dinge so sind, wie sie halt sein sollen. Und wir quasi jetzt noch nicht Gott in jedem Moment haben, sondern dass ein Weg ist, zu dem wir hin müssen. So, also gegen so eine Epiphanias vorstellen, der Gott allgegenwärtig ist, sondern so eine Rückkehr zu so apokalyptischem, eschatologischen Denken. Bei Adorno, naja, Adorno, ich glaube umgekehrt, es ist einfacher, Adorno verteidigt vor allem am Judentum, aber auch am Christentum, das Bilderverbot, weil das ja wirklich essentiell ist, eben für diese, für seine Theorie und wo er auch stark sich ja mit Bloch widerspricht, dass er halt irgendwie sagt, das Absolute ist nicht erkennbar. Und wir sollten uns kein Bild davon machen, weil dieses Bild ja immer quasi theologisch gesprochen ein Götze ist und marxistisch gesprochen halt versehen ist mit dieser Gesellschaft. Wir können nichts wirklich übers Bestehende hinausdenken. Und da wäre durchaus ein Zusammenhang zwischen irgendwie den Strömungen in Christen und Judentum, die stark aufs Bilderverbot aus sind, und ja, Adorno, der auch so wie die Jüdinnen und Christinnen sagen würden, wir können Gott nicht erkennen und wir werden immer ein falsches Bild von Gott haben, er auch sagen würde, wir können den Kommunismus nicht erkennen, wir werden immer ein falsches Bild davon haben aus der jetzigen Gesellschaft heraus. Ja. Also es ging jetzt ja die ganze Zeit um Freiheit. Also wo ich überlege, war das große Ding und jetzt war Adorno auch, wenn doch, bin ich ausgestiegen, kann ich mich nicht erinnern. Und dabei meine Frage, was ist denn Freiheit? Das ist eine berechtigte Frage. Weil es ist nicht nur selber eine Götze, an denen sie sich irgendwie da abpackern und ja. Das ist eine sehr berechtigte Frage und in der Realität ist es das ja auch in der Regel. In der Regel halten PolitikerInnen oder sonst wer Freiheit als Begriff vor und eigentlich geht es da ja auch nur um ihr, keine Ahnung, Racket-Interesse, whatever. Deswegen ja auch nochmal der Verweis aufs Bilderverbot. Adorno würde nie sagen, wir können sagen, was Freiheit ist in positiven Begriffen. Adorno würde höchstens sagen, wir können erkennen, was an dieser Gesellschaft unfrei ist. So. Und natürlich lässt sich das schlussendlich philosophisch wahrscheinlich beweisen, aber ich glaube, es ist einleuchtend zu verstehen, dass gewisse Dinge Unfreiheit ausdrücken in dieser Gesellschaft. Und was Freiheit ist, kann nur negativ entwickelt werden von der Unfreiheit der Gesellschaft aus. Bei Hegel? Oder bei Bloch? Bei Hegel wäre, also das wäre wahrscheinlich das Mystische in a way oder das Mystifizierende an Hegel, dass er glaubt, quasi der Begriff der Freiheit ist ja sozusagen von Gott her schon immer da und er realisiert sich jetzt durch die Menschen in der Geschichte, dann auch in Institution, Staat, Gesellschaft. Und wir können dann in der Philosophie begreifen, wie sich da der Begriff der Freiheit realisiert. Auch Hegel würde jetzt nicht in absoluten Begriffen sagen können, was Freiheit ist. Auch er würde sagen, okay, das wird uns dann am Ende der Geschichte klar werden, was das ist. Aber er geht natürlich schon davon aus, dass es in den positiven Begriff von Freiheit geht, gibt, den wir nur noch nicht erkennen können. Bei Bloch ist das irgendwie so irgendwas dazwischen. Also erstmal auch, am Ende der Geschichte wird uns das erst erscheinen und wir Menschen sind die, die auch diese Geschichte machen und somit auch irgendwie diese Freiheit, wie die dann aussieht, irgendwie selber produzieren. Ja, das Also diese ganze Ontologie des Noch-Nicht-Seins ist ja in a way etwas paradox. Und vielleicht ist das die Stärke davon, vielleicht ist aber auch das die Schwäche davon, weil natürlich nicht so ganz klar ist, ob dieses Sein am Ende etwas ist, was abstrakt schon immer da war und wir irgendwie rausarbeiten, oder ob es was ist, was wirklich voll und ganz darin liegt, was wir als Freiheit dann identifizieren. Und dann wäre natürlich auch die Frage, ob das nicht eben diese Probleme, die Adorno sieht, hervorruft, wenn wir diese Freiheit selber herstellen. Auf die, also wir quasi diese Identität herstellen und denken zu wissen, was diese Freiheit sein müsste. Ja. Könntest du nochmal expliziter auf den Zusammenhang zwischen Bloch und dem Stalinismus eingehen? Also wäre es zum Beispiel, dass du sagen, Bloch ist ein philosophischer Ausdruck des Stalinismus? Das ist, also das Schwierige ist natürlich, dass es ja erstmal, also auch wenn Bloch ja tatsächlich in der DDR war, er hatte natürlich auch gute Gründe, dann wieder zu gehen. Also so direkt natürlich nicht. Bloch ist definitiv ein Gegner des Stalinismus und ich würde auch definitiv sagen, Bloch geht es wirklich um die Verwirklichung menschlicher Freiheit. Was natürlich, es gibt gewisse Zusammenhänge schon, indem man halt so eine Theorie von Gesellschaft hat, wie die irgendwie sich entwickeln muss, wie die sein muss. Natürlich die Identitätsphilosophie wäre eine Gemeinsamkeit. Stalinismus vertritt in a way eine Identitätsphilosophie, auch wenn sie das selber natürlich nicht so sagen würde. Aber Bloch ist, glaube ich, nicht mehr Ausdruck des Stalinismus als jeder andere Philosoph, der irgendwie in dieser Tradition steht, auch. Was denkst du denn? Ja. Ich weiß, ich habe keinen Bloch gelesen. Ich weiß, die einzigen Leute, die heute auf der linken Bloch lesen, sind so DKP-Stalinisten. Und das der hat in der DDR gelebt, hat verschiedene Preise bekommen. Und ich habe auch nur so als grobe Gemeinsamkeit die Idee, dass man Philosophie machen kann nach der Krise des Stalinismus. Hat für mich einen ähnlichen Gedankenschlag, wie dass Stalinisten denken, dass sie zum Beispiel mit Marx irgendwie ihre Ökonomie verstehen können. Dass sie dann plötzlich positive Wirtschaftstheorien, die marxistisch sein sollen, aufstellen, wo es nicht mehr um die Kritik dessen geht. Ja, das ist ein sehr oberflächlicher. Ja, vielleicht in der Art und Weise, wie im Stalinismus Ökonomie gemacht wird und in der Art und Weise, wie Bloch Philosophie dann wieder macht. Ja, würde ich jetzt nicht leugnen. Gibt wahrscheinlich einen gewissen Zusammenhang. Ich glaube, Philipp war vor. Ja. Zum Freiheitsbegriff von Hegel habe ich das so verstanden. Ich habe ihn aus seiner Naturphilosophie heraus verstanden. Und dort, was ich da gelesen habe, habe ich es so verstanden, dass eigentlich Materie sowas ist wie zerronnener Geist. Und es gibt eine Kraft in der Materie, die Geisteskraft, die in der Materie irgendwie liegt. Die Materie abstreifen würde. Und das ist eigentlich das, wo diese Dialektik sich drin bewegt und Menschheit in der Lage ist, das irgendwie zu benennen und mit Begriffen zu affirmieren. Und diese Affirmation ist eigentlich diese Bejahung davon und dieser absolute Geist wäre eigentlich die komplette Loslösung von der Materie. So habe ich eigentlich diesen Freiheitsbegriff verstanden. Das ist eigentlich wie ein, als ob man so das Raum-Zeit-Kontinuum verlassen würde. Naja, also jetzt in der Phänomenologie am Ende, wo allerdings Hegel sehr wenig Zeit hatte und dann einen sehr großen Sprung schnell so irgendwie zum Ende macht, da kommt schon die Vorstellung in so sehr mystisch klingenden Begriffen auf, dass es am Ende um die Überwindung von Raum und Zeit geht. Und das macht auch Sinn. Also wenn es am Ende wirklich darum geht, ans Absolute ranzukommen und Raum und Zeit irgendwie nur Teil der Anschauung sind, dann wäre das was überwunden wird. Allerdings, also... Ich habe mich heute mit Mathematik unterhalten und habe über das Photon gesprochen, was sich da in Lichtgeschwindigkeit bewegt und keine Raum und Zeit kennt. Und Es ging darum, dass wir ja schon Daten und Informationen ja schon in Lichtgeschwindigkeit transportieren und die quasi sich außerhalb von Raum und Zeit bewegen. Und da dachte ich auch, das ist ja schon wie ein vergeistiger Prozess, der dort stattfindet, der sich schon, der diese Sphäre von Raumzeit schon verlassen hat. Also ich finde Hegel fast schwer, den Freiheitsbegriff von Hegel schwer fast zu leugnen. Aber ich... Also nicht in jeder anderen Elektromagnetischen Strahlung ist ja erstens bist du ja in der Raum und Zeit, deswegen hat es eine Lichtgeschwindigkeit und die ist ja Geschwindigkeit, also jetzt Angabe von Bewegung pro Zeit. Also Lichtgeschwindigkeit kennt man auch. Ja, das Elektron denkt ja auch nicht. Oder? Also das wäre ja ein bisschen. Ja, das ist ja die Frage, was ist, wie viel Informationen brauchst du, bis was denkt? Wie weit kannst du Komplexität in Informationen packen, bis es denkt. Also was ist ja evolutionär betrachtet, auf den Menschen, beim Affen hat es ja auch nicht aufgehört, wo geht die Reise weiterhin? Und offensichtlich koppeln wir uns ja schon ab. Also materiell koppeln wir schon immer mehr Geist von der Materie ab. Oder? Ist es nicht so? Ja, aber Tiefseefische blinken ja auch mit so Lichtdingern. Das ist auch Sachen, die machen jetzt irgendwie ab den Kopplung und bauen teilweise irgendwie so zu Boden und Licht ist kommunizieren. Also zu Physik kann ich nichts sagen, damit kenne ich mich nicht aus. Was ich sagen kann, ist, dass solange wir in der Geschichte sind, geht es nie darum, dass Fortschritt nur im Denken passiert, sondern es geht immer auch darum, dass es sich materialisiert. Deswegen sehe ich erstmal bei Hegel nicht, dass es nur darum um Fortschritt irgendwie oder darum geht, die Materie abzustreifen. Ich glaube, also sicher wird es auch Hegel-Interpretationen geben, die das irgendwie so sehen, aber ich glaube, die sind mehr gewollt. Das kann man jetzt von Hegel so schwer herholen. Ich glaube, das steht für ihn auch nicht so richtig, nicht zur Disposition, dass es darum jetzt so geht. Ja, das war ein Schelling, ja. Ich bin kein Schelling-Experte, aber so viel ich weiß, eher bei Schelling als bei Hegel. Bei Hegel sehe ich das nicht. Ja, Günther? Ich würde noch mal fragen, du hast eingangs gesagt, dieses These, Synthese, Antithese ist so irgendwie falsch. Und alles richtig verstanden deshalb, weil da das Bild auch gemacht wird, als ob diese These, Antithese zwei unterschiedliche Sachen sind und verkannt wird, dass der Widerspruch in sich sozusagen sitzt, in einem. Ja, das wäre der Hauptkritikpunkt daran, dass das wirklich auch, also es geht ja nicht darum, dass Hegel die Wörter nicht benutzt, sondern es geht darum, dass es wirklich inhaltlich zu Fehlschlüssen führt, weil es nicht, also das Proletariat zum Beispiel ist ja auch nicht was irgendwie äußerlich auf die Bourgeoisie trifft, sondern es ist der immanente Widerspruch der Bourgeoisie, der eben dadurch entsteht, dass Arbeit nicht allgemein zu diesem Wohlstand führt, zu dem er führen sollte, sondern eigentlich zum Kapital der anderen. Und dritte Stand, der dann zur Bourgeoisie wird, ist ja auch der immanente Widerspruch der ständigen Gesellschaft. Und der entsteht ja nicht außerhalb plötzlich, sondern irgendwas muss auch schon der ständigen Gesellschaft angelegt worden sein, dass es zu dieser erstmal ökonomischen Emanzipation kommt, die dann auch politische Folgen hat. Ja. Ich glaube, Tim hat vor. Dass der Fortschritt sich über den Widerspruch irgendwie definiert und das wurde dann so verstanden, dass irgendwie der Widerspruch zwischen unterschiedlichen Meinungen oder Anschauungen ist. Und ich glaube, so ist mir, glaube ich, Synthese und Antithese vielleicht in Schulzeiten auch erstmal begegnet. Dieses, man hat irgendwie die eine Meinung, die andere Meinung und dann ist die Wahrheit in der Mitte. Inwiefern, also welcher Wahrheitsgehalt ist da dran, beziehungsweise nicht dran? Also erstmal, diesen Begriff von Dialektik gibt es. Wir reden ja jetzt auch explizit über hegelische Dialektik, aus der heraus dann, also Marxismus irgendwie Dialektik hat. So dieses, dass man zwei Seiten beleuchtet, gibt's. Ja, ich weiß nicht, auch Sokrates kann man jetzt nicht so richtig das vorwerfen. Egal, aber es gibt auf jeden Fall diese Vorstellung, dass man zwei Seiten betrachtet, dass in der Mitte die Wahrheit liegen würde. Keine Ahnung, das klingt nach bürgerlicher Ideologie. Also Wahrheit liegt ja nicht darin, dass irgendwie die Mitte von irgendwas richtig ist, sondern Wahrheit ist erstmal das, was wahr ist. Es gibt keinen Grund, warum zwei Extreme deren Mitte zur Wahrheit führen sollten. Und mit Hegel hat das sowieso nichts zu tun, weil es diese Vorstellung, dass es zwei äußerliche Dinge so gibt, überhaupt nicht gibt. Ja? Also ich habe Hegel auch nicht original gelesen, aber ich habe das so verstanden, dass Hegel in Hegels Geistes war, schaut er sich halt an, wie läuft der Denkprozess ab, der gut ist, also der zu einer neuen Erkenntnis kommt. Und dass es da halt so ist, und so würde ich auch sagen, aus eigener Erfahrung, man denkt halt über was nach, und dann kommt man halt immer an einen Punkt, wo man nicht mehr weiter weiß, weil es irgendwie ein Widerspruch halt. Ja, da gibt es vielleicht zwei Aussagen oder so. Und das ist halt der Punkt, an dem dann neue Erkenntnis entsteht, und die entsteht eben dann, wenn man diesen Widerspruch klären kann, wenn man dann sagen kann, okay, jetzt habe ich es rausgefunden. Und so geht es halt dann immer weiter, bis man an sich das Ding erklärt hat, was man nicht erklären will. Genau, das ist eine sehr gute Formulierung dessen, was ich eigentlich sagen wollte. Und da wäre meine Frage, was ist da dran? Die Frage wäre, woher kommt dieser Widerspruch? Kommt der daher, dass in der Sache, die ich bedenke, wirklich ein Widerspruch liegt? Oder kommt der daher, dass ich schlecht philosophiere? Also die Widersprüche sind ja auch nach Hegel, also das sind ja reale Widersprüche. Wenn ich über Arbeit nachdenke und zu Kapital komme, dann ist es ein realer Widerspruch. Dann ist dieser Widerspruch objektiv da. Und ich kann den auch eigentlich nur durch Revolution aufheben. Und Hegel macht ja sowieso, denkt ja immer erst, also zumindest in Bezug auf Geschichte, im Nachhinein drüber nach. Und klar, in der Logik oder so, natürlich kann man abstrakt irgendwie Kategorien für was aufstellen, was sich noch nicht realisiert hat. Wir können über absolute Ideen nachdenken, ohne dass wir deren Inhalt in dem Sinn kennen. Also es ist nicht eine erkenntnistheoretische Anleitung. Na, aber bei Hegel würde ich halt sagen, das ist nicht eine Anleitung, sondern es ist die Beobachtung dessen und das ist halt das Ergebnis. Aber das ist keine Anleitung, sondern du denkst einfach. Und wenn du halt in Erkenntnis gekommen bist, kann man im Rückblick sich den Erkenntniswerdegang anschauen und sehen, wie der abgelaufen ist. Und das beschreibt er dann. Aber ja, das kannst du ja selber überprüfen, ob das stimmt. Also, kannst du eine Frage stellen, sind da draußen drei Menschen? Und dann musst du das halt klären. Und da kannst du jetzt irgendwie davor theoretisieren und überlegen, okay, ich kann rein, wie viele Leute saßen da, wie viele Leute gehen normalerweise vielleicht um 20.30 Uhr aus der BIP raus. Und du kannst dann zu einem bestmöglichen Ergebnis vielleicht kommen, wenn du sehr gut gedacht hast und sehr viele Informationen hattest. Aber letzten Endes musst du halt rausgehen und gucken. Und das ist dann die Praxis, die man halt dann auch braucht, um dann irgendwie Veränderungen oder die Wahrheit zu proven. Ob das beste Beispiel ist, weiß ich nicht. Aber das, was du davor gesagt hast, würde ich schon sagen. Also das wäre jetzt das Verhältnis quasi von Erkenntnis und Realität. Also Hegel hat halt gesehen, dass diese Welt so funktioniert und hat versucht, es dann zu systematisieren und zu schauen, wie sind wir jetzt da hingekommen. Aber er würde sagen, in der Realität ist das der Widerspruch. Der ergibt sich im Denken selber, er ergibt sich im der Welt, in der Geschichte, überall. Und deswegen ist das die richtige Art und Weise zu denken, weil sie dem entspricht, wie es auch passiert. Das ist was anderes, als wenn irgendwie in der analytischen Philosophie irgendwie äußerlich irgendwelche Konzepte aufgestellt werden, unter die man dann was subsumieren kann. Da wird äußerlich tatsächlich irgendwas angewandt, wenn es ganz gut funktioniert, dann lässt sich damit ziemlich viel irgendwie einschließen. Aber hier geht es ja eher darum, in a way, um den Vorrang des Objekts tatsächlich. Elli? Vielleicht erstmal eine Verständnisfrage. Was meinst du mit Vorrang des Objekts, weil du es gerade gesagt hast? Also bei Hegel, ist ja das Subjekt der Begriff. So, und der materialisiert sich. Und natürlich geht das auch immer hin und her, dies, das. Aber so, es gibt einen Vorrang des Subjekts. Das Subjekt ist das, was bestimmt, wie die Welt dann sein soll. Und ja, das ist nicht der Mensch, der aktiv handelt, sondern es ist, die Idee wirkt unbewusst durch den Menschen oder der Begriff. Und Adorno sagt halt, man müsste quasi von den Dingen, wie sie sind, ausgehen und da die Widersprüche sehen und ja, eben die Dinge erstmal so sein lassen, wie sie sind und sich in die einzufühlen und die zu betrachten und nicht erstmal die eigenen Begriffe drauf anzuwenden, weil das immer eine Form von Gewalt ist. Ja. Dann vielleicht eigentlich eine perfekte Einleitung. Richtig plump, ist es nicht dann extrem konservativ, die Dinge erstmal sein lassen, wie sie sind? Nein. Also was heißt konservativ? Was meinst du jetzt mit konservativ? Bürgerlich konservativ oder? Also in der Form, dass sich, also in, oder vielleicht, weil es quasi ein längerer Gedankengang hinten dran steckt, dass etwas zur Identität strebt, scheint mir doch in bürgerlicher Gesellschaft, dass es einem das passieren muss, dass wir als Handelnde irgendwie eine adäquate Praxis unserer Handlung finden wollen oder dass wir irgendwie den Begriff möglichst dem Gegenstand auch entgegenkommen wollen. Und diese Idee, dass etwas anders sein kann ohne Furcht oder wie die Formulierung war, die scheint ja wirklich dann für die befreite Gesellschaft oder eine befreite Gesellschaft whatever, aufgehoben zu sein. Und in der Form stellt sich für mich die Frage, wie kann denn eine Praxis, oder ja, das ist jetzt eben, jetzt habe ich Praxis gesagt, pardon, aber wie kann denn eine Praxis nicht Identität mitdenken oder nicht Identität zulassen? Weiß ich nicht. Ja, ich dachte mir schon. Aber du bist bei Platypus, du müsstest wissen, dass wir das nicht wissen. Ja, lass uns das fragen. Nee, also weiß ich nicht, weiß Adorno auch nicht. Er sieht nur das Problem. Kritik wäre erstmal das Problem zu sehen. Und dann würdest du vielleicht die Frage umdrehen, in der Hoffnung, dass dann mehr Reaktion kommt. Kann denn eine Praxis nur auf Identität hinlaufen? Naja, es geht ja nicht, also Identität ist schon notwendig, ohne Identifizierung können wir überhaupt keine Art irgendwie von Wissenschaft betreiben. Nur es geht erstmal zumindest darum, die Reflexion darüber zu haben, dass die Sachen niemals in den Begriffen aufgehen und man immer den Dingen Gewalt antut, wenn man denkt, das ginge. Und in diesem Widerspruch womöglich wirklich ein Moment von Wahrheit steht, weil an diesem sieht man quasi die Unwahrheit dieser begrifflichen Identifizierung und womöglich ein Moment von Freiheit. Ja? Ja, aber das ist, also ja, ich sage es noch trotzdem mal, wahrscheinlich hast du es schon geklärt, aber zu dem, die Dinge so neben diesem Wind, würde ich schon sagen, dass das richtig ist, weil, um sich ein Problem zu erklären, ist es ja irgendwie, also muss man ja, also wenn man es wirklich lösen will, muss man ja schauen, was verursacht ist. Und dazu ist es ja sinnvoll, sich das Problem anzugucken, was es auslöst, woher es kommt. Und dann bringt es ja nichts, sich irgendwie nach Vorstellung oder Utopie oder irgendwas anderes sich darauf zu stürzen. Weil das verfälscht ja die Erkenntnis von der Sache. Und damit kann man es auch schlecht lösen. Adorno würde es wahrscheinlich sagen, man kann es halt nie ganz erklären. Er würde sagen, wir können nicht wissen, ob wir das jemals wissen können. Vom jetzigen historischen Standpunkt aus. Das weiß er. Naja, das ist zumindest eine negative Behauptung, die er ja durchaus unterscheiden würde. Ja, Leon? Vielleicht dazu, ich meine, das Ganze komplett zu erkennen, ist ja wenn ich das richtig verstehe, sowas wie eine Anmaßung der Vernunft, weil wenn die Vernunft meint, sie könnte das Ganze erkennen in seinem Absoluten, dann erkennt die Vernunft eigentlich viel mehr sich selbst als das tatsächliche Objekt, was sie meint zu erkennen. Weil sie richtet sich auf das einzig Absolute, was sie kennt, und das ist die Vernunft, also sie selbst. Also das ist so ein bisschen diese Frankfurter Schule-Kritik auf so sehr verkürzte Sätze vielleicht gemacht. Aber das ist so ein Teil der Kritik von Adorno und Horkheimer und so an diesem Identitätsdenken, dass man irgendwie das Ganze haben vermeint, den Begriff des Ganzen, den Halten davon. Das ist wie so. Aber das bringt mich eigentlich nur zu meiner Frage, nämlich zu Bloch. Mich nicht auskennen, aber so wie ich es jetzt verstanden habe, ist auch bei Bloch eigentlich nicht das Problem, dass er sowas wie irgendwie affirmative oder sowas wie idealistische Philosophie betreiben würde. Richtig? Weil also beispielsweise Marx hat ja seine philosophische Kritik und er hat seine ökonomische Kritik. Also so Kritik der politischen Ökonomie und so. Da haben wir ja quasi diesen historischen Materialismus, der immer von der Praxis ausgehen muss und für den die philosophischen Probleme nicht entscheidend sind. Dass Bloch das jetzt über den Haufen wirft gewissermaßen, dass er versucht, es an Philosophie anzubinden, was es für Praxis gibt, heißt ja aber nicht, dass er sie irgendwie hypostasiert oder so, oder? Also die Philosophie. Also Bloch würde ja nicht sagen, in der Philosophie liegt das Absolute, was dann immer diesen konservativen Zug hat. Nee, das würde er nicht sagen. Es geht schon immer noch darum, dass irgendwie Linke irgendwann Revolution machen müssen. Weil Stalinismus hat ja zum Beispiel diesen Zug. Also irgendwie in dem Sozialismus liegt das Absolute und das haben wir eigentlich schon. Beispielsweise, also so einfach dieser affirmative Zug von sozusagen, naja, wir haben eigentlich die Wahrheit schon in den, dass wir die Werke von Marx und Engels in den Händen haben oder so. Also das sagt Bloch unter keinen Umständen. Bloch geht es ja jetzt, also eben indem er ja auch sagt, und das muss man ihm ja zugestehen, dass es irgendwie eine Ontologie des Noch-Nicht-Seins ist, ist es ja immer ein kritisches Verhältnis zur Welt. Notwendigerweise, weil offensichtlich haben wir es noch nicht und wir müssen dahin. Was er ja eher macht, ist irgendwie, wie soll ich sagen, ein philosophisches System aufzustellen, was irgendwie in philosophischen Begriffen die Gesamtheit dieser Welt, wie sie funktioniert, zu beschreiben. Na, in a way schon Metaphysik irgendwie zu machen. Irgendwie halt philosophische Kategorien aufzustellen, die erklären, wie kann es Fortschritt in der Geschichte geben. Wie ist Materialismus philosophisch begründbar? Solche Sachen, ja, das ist schon wirklich Philosophie. Aber ja, dadurch, dass irgendwie Wahrheit erst was ist, was erreicht werden muss durch die Geschichte hindurch, hat er schon per se ein kritisches Verhältnis zur Geschichte. Das wäre falsch, ihn da irgendwie was einen Strick draus zu drehen. Ja, Henning? Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, also welche Rolle spielt dann ein politisches Subjekt in diesem philosophischen System, wenn es von noch nicht sein ausgeht? Also ist das nicht genau irgendwie so ein, ich sage jetzt mal so ein stalinistischer Determinismus von der Gewissheit, wenn es noch nicht da ist, dann wird es auf jeden Fall kommen. Also diese Vertagung dessen, was eigentlich gemacht und dem vorausgesetzt sozusagen als kritisch gedacht werden müsste. Also kann man da, oder ist das jetzt ein bisschen zu lax genommen? Ich glaube, Bloch ist sich sehr bewusst, wie schlecht es um die Welt steht. So, und ich glaube, was er eher versucht, ist irgendwie, wie soll ich sagen, noch ein bisschen Enthusiasmus reinzubringen, indem er irgendwie zumindest philosophisch aufzeigt, dass es möglich wäre und dass irgendwie in verschiedenen Sachen das schon vorscheint, in der Philosophie, in der Kunst, in früheren politischen Utopien. So, also ich glaube, das ist eher, er versucht irgendwie einen Optimismus zu bewahren und in dem Wissen, dass es alles sehr schlecht aussieht. Ich glaube, das sind Adorno und Bloch erstmal sehr nah beieinander. Die glauben beide nicht, dass irgendwie wir es eigentlich schon haben und die Revolution oder vor der Tür steht oder so, sondern beides ist irgendwie eher Ausdruck davon, dass es schlecht steht. Ja? Weil dieses Bedürfnis irgendwie das Ganze, die Totalität zu erkennen, das habe ich jetzt auch gar nicht. Hast du oder hast du nicht? Das habe ich auch nicht. Also ich habe halt bestimmte Probleme, die ich nicht lerne, die ich löse, aber also immer dieser Streit und das ganze Totale zu wissen irgendwie und so, also das verstehe ich gar nicht, woher der, warum die das machen. Also ich kann... Das wissen, wie Gott sich erklären wollen, oder? Nee, es, das man kann danach suchen und dann findet man es nicht und dann, oh Gott... Also die Aufklärung neigt zur Herrschaft, auch zur Naturbeherrschung und die Welt durchdringen zu können, ist eine Form von Herrschaft und offensichtlich ist das was, was sich irgendwie durch die Geschichte der Menschheit sieht, dass Menschen irgendwie diese Welt, wie soll ich sagen, begreifbar machen wollen und damit veränderbar machen wollen. Und das geht mit einem Absolutheitsanspruch. Also erstmal, es ist ja erstmal historisch so, dass man das irgendwie abzeichnen kann. Kapitalismus selbst ist ein System, was irgendwie alles durchdringen möchte. Und ja, es wäre jetzt wahrscheinlich nicht völlig vulgärmaterialistisch zu sagen, dass diese reale Herrschaft auch irgendwie einen ideellen Ausdruck findet in irgendwie Absolutheitsphilosophien. Vielleicht dazu, also wenn es jetzt um dieses totale Erkennen geht oder sowas, das ist ja, also Adorno richtet sich da ja einerseits gegen so autoritäre Strömungen und andererseits aber auch gegen den Positivismus in der Naturwissenschaft zum Beispiel, eben sagt, so ist es. Das haben wir jetzt erkannt und sagen, das ist es. Das Problem, was er dabei eben sieht, ist einfach relativ simpel, dass die Sprache ist abstrakt, Sachen sind konkret. Das abstrakte Viereck passt in das. So. Wer, also ja, das. Und dann führt er das quasi so ein bisschen zusammen mit eben dieser Idee von einem Bilderverbot, also oder mit dem, ja, mit dem Gedanken, also einfach mit dem gewissen Misstrauen gegen die Sprache oder gegen unser Denken, gegen das identifizierende Denken, dass wir eben nie etwas ganz bestimmen können und so eben auch nicht das absolut Gute bestimmen können. Und eben im Stalinismus oder auch bei Hegel läuft das eben darauf hinaus, dass es am Ende schon irgendwie so eine Art Endziel oder dass das absolut Gute, der Kompromissmus, das absolut Gute ist oder sowas. Und in dem Moment, wo man eben sagt, das ist es, in dem Moment stellt man eben den Götze auf. Und dagegen richtet sich das eben, dass man das einfach nicht tun kann. Oder sollte, ja. Man kann es tun, aber es sollte nicht. Also diese Intuition hatte ja Marx auch schon relativ früh, indem er irgendwie gesagt hat, der Kommunismus ist die reale Bewegung, die den jetzigen Zustand aufhebt. Ich glaube, da ist auch schon eine Ahnung davon, oder natürlich auch in der Kritik am utopischen Sozialismus, dass es nicht richtig ist, irgendwie jetzt hier die absolute Gesellschaft aufzustellen, die irgendwie herzustellen ist, sondern aus der Kritik heraus die Praxis entstehen muss. Noch weitere Fragen und Anmerkungen? Also was mir nicht aktuell auf jeden Fall erscheint, ist, warum die Natur beherrscht wird. Weil die Herrschaft, wie ich es definiere, für mich ist, dass man verstetigten Willen über andere Willen hat. Also die Macht auf die zu brechen. Und das hat ja, ich weiß nicht, ob jetzt ein Stein einen Wille hat, jemand. Also du willst dem schon zustimmen wahrscheinlich, aber... Ich denke nicht, dass ein Stein einen Wille hat. Aber der Stein kann ein Werkzeug sein. Genau, aber da ist der Begriff Herrschaft über den Stein irgendwie. Würde ich sagen, ja, ich will den Stein verstehen, um ihn gut nutzen zu können für meine Zwecke. Aber es ist vielleicht anders für mich als ich beherrsche die Natur. Das klingt auch schon direkt so was Moralisches irgendwie. Moral geht es dann nicht. Es ist ja auch, vor allem müsste man durchaus auch Naturbeherrschung dialektisch betrachten. Also das hat ja auch ein Potenzial. Erstmal entsteht Naturbeherrschung daraus, dass der Mensch irgendwie seine Furcht vor natürlichen Ereignissen überwinden will. Wenn ich was verstehe, wenn ich verstehe, wie ein Gewitter entsteht, macht es mir nicht mehr so Angst, wie wenn ich es nicht verstehe. Wenn ich die Natur nutze, um Kleidung herzustellen, um Werkzeuge herzustellen. Das sind alles Formen, so entsteht Naturbeherrschung. So, das Problem ist, dass das eben zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass wir unsere eigene Natur beherrschen. Keine Ahnung, deswegen ist die Sexualitätsfeindlichkeit in der Aufklärung schlimmer, als sie in 2000 Jahren Christentumsgeschichte je war. Solche Sachen. Genau, und diese Herrschaft über die Natur führt auch zur Herrschaft über andere Menschen. Es ist ja doch irgendwie die gleiche Form von Willensaufdrückung gegenüber irgendwas anderem, egal ob es jetzt ein Gegenstand, ich selber oder ein Mensch bin, was da irgendwie so, Adorno würde wahrscheinlich schon sagen, als Grundkonstante der menschlichen Geschichte da passiert, von den Anfängen des Mythos bis heute. Wenn es jetzt nicht noch ganz wichtige Fragen gibt, könnten wir es ja vielleicht dann auch dabei belassen. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt zumindest ein ganz kleines bisschen mehr über Dialektik. Dann wäre ich froh.